Auf einen Totenacker hat mich mein Weg gebracht. All hier will ich einkehren, hab ich bei mir gedacht. Ihr grünen Totenkränze könnt wohl die Zeichen sein, die müde Wanderer laden ins kühle Wirtshaus ein. Sind denn in diesem Hause die Kammern all besetzt? Matt zum Niedersinken, bin tödlich schwer verletzt. Herzgeschenke, doch weisest du mich ab. Nur weiter denn, nur weiter, mein treuer Wanderstab.